Gamerscore, ein Podcast über Videospiele. Naja, unser Zeug halt. User joined your channel. User joined your channel. Microphone activated. Der Mitzwanziger Tim liebt Games, Filme, TV-Serien und all solches Gedöns. Der selbsternannte Dark Souls-Fanboy ist Schreiberling bei gameswelt.de und geekkeller.de. Er duscht gerne nackt und ist bei Twitter als der Timster unterwegs. Mit knackigen 25 Jahren steht Julian mitten im Leben. Er lebt lange Abende vor dem PC, kann sich nichts Schöneres vorstellen, als Batman-Comics mit seiner Seelenverwandten zu lesen und würde gerne eine Videogame-Show im Fernsehen moderieren. Momentan ist er Chefredakteur bei den unabhängigen Spieletestern und ist in Spielen und auf Twitter unter Söppelberg zu erreichen. Hallo Tim, schön, dass du überlebt hast. Hör mal, letzte Woche hat ja ein richtig krasser Sturm getobt. Bei dir auch? Ja, war schon nicht übel. Ich habe ja immer Angst um meine Konsolen, deswegen ziehe ich den Stecker raus. Das heißt, ich habe so einen Kippschalter, dann gehen die alle aus. Und weil tatsächlich ist es einem Bekannten von mir passiert, dass seine PlayStation 3 und PS4 im Eimer sind, weil ein Blitz eingeschlagen ist. Ich habe das krass. Immer für ein Gerücht gehalten, aber ja, ich habe ehrlich gesagt auch. Aber ich habe auch mal ein bisschen Angst um meine elektronischen Geräte. Deswegen sammle ich die mal in der Mitte des Raumes und lege mich einfach drauf. Das bringt bestimmt viel. Ja. Das ist immer so am besten die Zeit für Handhelds oder ja, für ein Tablet oder so. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, da wir beide überlebt haben, können wir auch direkt anfangen mit unserer ersten Kategorie. Rund oder Schund? Ja, steigen wir doch mal mit so ein bisschen, bisschen E3-Talk an. Da war ja ziemlich viel zu sehen jetzt auf der E3, ziemlich interessante Sachen, aber das Thema ist ja schon wieder rum, das will jetzt keiner mehr hören. Es gab genug Berichterstattung an anderer Stelle, deswegen ganz kurz muss ich ja mal eine Lanze für Nintendo brechen, die, finde ich, spannende Sachen auf der E3 hatten und ich muss sagen, ich finde jetzt meine Wii U wieder cool. Ja, oder? Weil ja, total. Weil ja, aber wirklich, genau, hör mal, ich muss ja sagen, Microsoft und Sony haben zwar nette Spiele präsentiert und Spielereien an sich, aber nichts, wo ich wirklich in irgendeiner Form, ja, angetan war. Aber dann kam Nintendo und hat einfach mal dafür gesorgt, dass ich eine steinharte Reaktion bekommen habe. Die Spiele, die sie gezeigt haben, waren der Hammer. Angefangen über das neue Zelda, Hyrule Warriors, Bayonetta 2, Splatoon übrigens auch, fand ich sehr lustig gemacht. Also, hör die Waldfeder, hat sich ja Nintendo noch ordentlich was aus dem Hut gezaubert. Ja, es wurde ja Zeit für die Amiibo-Figuren. Das hatten sie ja damals den Activision-Leuten nicht abkaufen wollen. Ja, also was wohl eine große Fehlentscheidung war. Aber jetzt kommen sie endlich und ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird mich viel Geld kosten, die Dinger. Und Bayonetta 2 natürlich, da freue ich mich total drauf. Ja, es ist ja wirklich richtig cool, dass bei Bayonetta 2 der erste Teil dabei liegt für die Wii U. Stimmt. Mit extra Kostümen und anderen Inhalten. Also ich glaube, das ist ein Spiel, was sich auch tatsächlich alleine deswegen lohnen wird. Absolut, also da hatte ich auch generell nochmal Bock drauf, den ersten Teil, der war so fantastisch, echt großartig. Und Mario Party 10, also du hast ja keine Freunde, deswegen ist es bei dir schwierig, aber Mario Party fand ich immer super, bis auf der achte Teil, der war echt nicht so cool. Aber Mario Party mit 4 Leuten zu Hause und dann eine Runde sich gegenseitig hassen, das ist schon richtig cool. Ich setze einfach immer meine Actionfiguren daneben, wenn ich Mario Party spiele. Barbie? Nee, Actionfiguren. Ja, jedenfalls, weil ich die Wii U jetzt wieder cool finde, habe ich jetzt auch mal wieder Super Mario 3D World eingelegt. Mit meinem Bruder haben wir es gezockt. Es macht sau viel Spaß. Und Mario Kart 8 natürlich, das haben wir von Nintendo bekommen. Danke fürs Testmuster an der Stelle. Danke, Nintendo. Aber super ganz cool. Ehrlich, Mario Kart 8, das ist krass. Also wenn man Suchtgefahr hat, dann sollte man diesen Titel nicht anfassen. Also ich habe es am ersten Tag, als ich es bekommen habe, habe ich es reingelegt und mir gedacht, komm, guckst du mal ganz kurz rein und schon hatte ich alle 8 Cups durchgespielt und es war 3 Uhr morgens oder sowas. Also das Spiel richtig gut geworden, aber auch richtig krasser Suchfaktor dahinter. Aber hast du auf 150 CC auch die Gold-Trophäen überall? Nein, ich habe bei 50 angefangen, dann bin ich zu 100 und jetzt hocke ich momentan bei 150 und verfluche die CPU, weil die alle am Cheaten sind. Das ist Wahnsinn, oder? Also die cheaten nicht, sondern die fahren saumäßig gut. Also ich finde es ganz schön schwer. Mich fehlen jetzt, glaube ich, noch 2 oder 3. Da habe ich nur Silber geschafft. Aber ich möchte natürlich überall Gold haben auf 150. Ja, sowieso. Aber du kannst ja auch noch die Sterne holen. Die kriegst du ja nur, wenn du immer auf Platz 1 bist. Wirst, ja. Boah, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das habe ich halt nicht mal bei 100cc geschafft. Bei 50 habe ich es noch geschafft, bei 100 aber schon nicht mehr. Also, naja. Aber dafür finde ich es sehr cool, denn man hat tatsächlich immer diesen Drang danach, das noch weiter immer weiter zu probieren, aus 2 Gründen. Erstens kann man eben die Strecken alle nochmal als gespiegelte Strecken freischalten, sobald man überall die 3 Sterne hat. Und zweitens, es gibt ja sau viele neue Karts, Bikes und Kartteile und Kram. Und eben insgesamt 10 freischaltbare Charaktere, aber das geht eigentlich recht schnell, weil die halt jedes Mal freigeschaltet werden, nachdem man eine Goldtrophäe gewonnen hat. Genau, schade finde ich, dass es fast alles nur diese Gegner aus Super Mario World sind. Diese, du meinst die Iggy Kinder von Bowser, ja. Genau, ja, genau. Die Bowser-Kinder. Die sind generell ganz cool, aber dafür gibt es halt zum Beispiel keinen Knochentrocken mehr, was ich total blöd finde. Ja, ich finde auch, dass Nintendo es hier sich ein bisschen einfach gemacht hat und ein bisschen, verzeiht mir Nintendo, aber das war schon so ein bisschen Recyceln. Ja, und auch der Metall-Mario und Rosa-Gold-Peach, das ist so ein bisschen... Genau, das kommt ein ganz klein bisschen uneinfallsreich rüber, da stimme ich dir zu. Ich finde auch schade, besonders, dass halt Baby-Bowser zum Beispiel nicht dabei war, Knochen-Pocken, wie du gerade schon gesagt hast, der Knochen-Bowser oder irgendwie sowas. Das ist Diddy Kong. Diddy Kong, genau. Wobei ja schon erste Bilder im Internet aufgetaucht sind, die tatsächlich, ich glaube, Diddy Kong und Baby-Bowser zeigen. Und das wird ja auch das erste Spiel sein, welches vollwertigen DLC unterstützt von Nintendo. Die hatten ja schon Spiele mit DLC, aber die waren ja meistens gratis oder für einen Apfel und ein Ei. Aber das wird jetzt das erste Spiel sein, wo man halt neue Fahrer und Strecken für ein bisschen mehr Knete kaufen kann. Naja, streng genommen, das Luigi U, das war auch schon ein Add-on. Das gab es zwar auch als Retail, gut, aber stimmt, das war... Ja, stimmt. Aber du hast recht, es ist sehr selten bei Nintendo. Aber das ist jetzt natürlich... jammern auf sehr hohem Niveau, weil Mario Kart 8 ist einfach nur eine Spaßgranate. Super genial. Es ist das, was man haben wollte. Also ich bin super zufrieden. Ist ein Pflichttitel für die Wii U. Meiner Meinung nach auch ein Kaufgrund. Ja, definitiv. Das wollte ich gerade anfügen. Wer noch keine Wii U hat und es sich immer noch überlegt, der hat mit Mario Kart 8 seinen definitiven Kaufgrund gefunden. Alleine jetzt, was dieses Jahr noch alles erscheint, also ist die Wii U ist definitiv wert. Super Smash Bros. U, wie wir eben gerade schon gesagt haben, Bayonetta 2, Mario Party 10, dann kommt Anfang nächsten Jahres Yoshi's Woolly Yarn oder wie es heißt, ein Kirby-Spiel. Gut, es sind zwar alles In-House-Titel, aber ganz ehrlich, wann hat Nintendo mal wirklich was richtig Rotziges rausgebracht? Es ist wirklich, kann es an einer Hand abzählen, glaube ich. Ja, von daher, also ja, ich kann auch die Wii U definitiv empfehlen. Gut. Definitiv empfehlen kann man auch die Alpha von Battlefield Hardline. Die Beta, meinst du? Von Battlefield Hardline? Das ist nicht mehr die Alpha, das ist die Beta. Ich war gerade schon auf unserer Tagesordnung bei Street Fighter und da gehört das Alpha oft in den Titel. Nee, hast natürlich recht, natürlich die Beta. Jetzt sag mal was echt, dazu. Du kannst sie empfehlen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Battlefield Hardline macht Spaß. Ich bin Battlefield-Fan, aber es ist einfach Battlefield 4 mit anderen Modellen. Ich habe ich kann bis jetzt eine Karte spielen und einen Modus. Oder sind es zwei? Ich glaube, es sind 2 Modi, Entschuldigung. Und ja, aber es fühlt sich genauso an wie Battlefield 4. Ich merke keinen Unterschied, außer dass man jetzt eben Polizisten und Räuber sind, anstatt halt Soldaten und statt Panzer und Helikopter. Bei Helikopter gibt es ja auch, fährt man halt eben Autos rum und Motorräder. Aber das, wie gesagt, also anstatt einer Flagge suche ich halt jetzt ein Päckchen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich bin noch nicht warm geworden mit der Beta. Du? Nee, sehe ich genauso. Also das war auch eben so als Frage formuliert, ob du es empfehlen kannst. Natürlich macht es Spaß, aber so den Kaufgrund und die krassen Neuerungen, die vermisse ich noch. Aber vielleicht, wer weiß, ist ja nur eine Beta. Ja, also böse Zungen würden an dieser Stelle jetzt behaupten, es wäre einfach ein Expansionspaket, was als vollwertiger Titel verkauft wird. Bis jetzt fühlt es sich tatsächlich so an. Wir sollten also wirklich abwarten, was das vollwertige Produkt bringt. Also bis jetzt kann ich sagen, es macht Spaß, es ist Battlefield, was erwartet man noch anderes? Und es sieht toll aus. So, aber wirklich empfehlen kann ich es an dieser Stelle noch nicht. Ich habe ja noch eine andere Beta auf der PS4 gespielt und das ist Destiny. Ja, und da ist es diesmal die Alpha, genau. Das ist die Alpha. Das ist die Alpha, so rum war es. Destiny, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, an Destiny bin ich ohne Erwartung rangegangen, weil ich, und es tut mir leid, ich werde damit jetzt ganz vielen Leuten ihre Nerd-Herzen brechen und die Wut auf mich ziehen, aber ich fand den Master Chief immer pervers langweilig und konnte mit Halo wenig anfangen. Dementsprechend bin ich auch an Destiny sehr verhalten rangegangen, aber bin bis jetzt mehr als positiv überrascht. Ja, geht mir auch so. Also ich mag ja die Halo-Reihe. Ich finde die Musik super krass. Oh, die Master Chief, das stimmt, ja. Der Master Chief, da muss ich dir absolut recht geben, ist absolut austauschbar und langweilig. Das einzige Mysterium, was er halt an sich hat, ist, dass man seine Visage nie sieht. Aber ich mag die Halo-Reihe sehr, weil es halt immer einen Splitscreen-Modus gibt, der immer sau viel Spaß macht. Mein Bruder ist ein Hardcore-Fan, der liest sogar die Romane und behauptet immer, man könnte die Story der Spiele verstehen, auch ohne die Romane gelesen zu haben. Ist natürlich totaler Quatsch. Die Story versteht niemand. Aber Halo finde ich schon cool. Ich fand es auch die Präsentation auf der E3 cool von der Master Chief Collection. Teil 1 bis 4 mit drin. Super Sache, freue ich mich drauf. Aber genau, Destiny, darüber wollten wir reden. Und es hat auf mich auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Sieht sehr schick aus. Bietet vermutlich viel Abwechslung, gerade diese zufällig getriggerten Events, die da stattfinden. Aber erzähl du mal. Ja, also allen voran, was mir sehr gefällt, ist die offene Welt, in Anführungszeichen. Also man reist in seinem Raumschiffchen von Planet zu Planet, beziehungsweise von Planetenabschnitt zu Planetenabschnitt und kann halt dort dann verschiedene Aufgaben erledigen, die halt von, hauptsächlich, ne, das und das erschießen, das und das entdecken, das und das wiederfinden gehen. Und mal davon ganz kurz ab, die größte Überraschung für mich an dem Titel, weswegen er mich dann auch gefesselt hat, war, dass ja im Englischen das Spiel der Erzähler Peter Dinklage ist aus Game of Thrones. Der, ja, Tyrion Lannister. Genau, der Zwerg aus Game of Thrones. Ja, also ich hab das Spiel angemacht, geht los und ich war dann kurz zu überlegen, so irgendwo erkenne ich die Stimme doch. Glücklicherweise fiel es mir auch noch ein paar Sekunden direkt ein und dann von da war ich dann quasi gebannt, weil ich einfach nur der Stimme von Peter Dinklage lauschen wollte. I demand a trial by combat. Und, aber ja, also wie gesagt, es ist eine offene Welt. Man hat von Anfang an seinen Speeder, auf dem man halt umherfahren kann und durch diese Welt, da muss man eben Aufgaben lösen. Man kann sich das Ganze ein bisschen wie Borderlands vorstellen, aber auch wirklich nur in den Grundzügen, also von wegen offene Welt und Aufgaben bewältigen. Denn soweit ich weiß, sind hier jetzt keine wirklich ausufernden Rollenspielelemente drin und ja, das Waffensystem wurde auch nicht so in der Form übernommen. Oder täusche ich mich da? Nee, das ist alles ein bisschen abgespeckter, aber finde ich eigentlich ganz schön so. Super fand ich, dass man richtig viel anpassen kann an Charakter. Also du kannst halt drei verschiedene, korrigiere mich, wenn ich Falsches sage, drei verschiedene Klassen nehmen. Genau, drei verschiedene Klassen sind's. Kannst auch wirklich entscheiden, männlich oder weiblich, dann wie das Gesicht aussehen soll. Also richtig schön umfangreicher Charaktereditor. Das hat mir gefallen. Sieht richtig, richtig schick aus dabei, ja. Ja, also weibliche Charaktere zu erstellen, ist scheinbar doch nicht so aufwendig und unmöglich wie Ubisoft. Bei Assassin's Creed Unity, da gab es ja so einen kleinen Shitstorm. Ja. Haben sie sich auch echt total unglücklich verteidigt. Ist auch absoluter Blödsinn. Ja, ähnlich wie Nintendo mit Tomodachi Life, warum es dort keine gleichgeschlechtlichen Ehen gibt. Aber das müssen genau. Wir jetzt gar nicht breitreten. Nee. Wir wissen beide, dass es ziemlicher Mumpitz war. Okay. Gut, was kommt als nächstes? Als nächstes würde ich sagen, quatschen wir über Murdered Soul Suspect. Achso, ich finde, wir müssen doch noch, Mario Kart 8 hatten wir drüber gesprochen. Man muss nicht mehr viel über Mario Kart sagen, also jeder hat es schon mal gespielt. Ich behaupte das jetzt einfach mal, dass jeder schon mal irgendein Mario-Teil gespielt hat. Und deshalb würde ich sagen, vergeben wir, ich zumindest, 9 von 10 verhassten blauen Stachelpanzern. 8 von 10 zerstörten Freundschaften. Auch gut. Auch gut. Aber ja, Murdered Soul Suspect. Und zwar in der Rolle von Ronan, heißt der, glaube ich. Hat einen sehr lustigen Namen. Der ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Muss man eben ist einen Mord... Roland? Nee, Ronan. Nicht Roland. Ronan. Echt, Ronan Keating. Ronan. Ja, genau, wie Ronan Keating. If tomorrow never comes. Ronan Connor oder sowas. Muss man einen Mord aufklären. Und zwar... Und jetzt kommt hier schon der Plot-Twist. Welchen Mord, Tim? Den eigenen. Dun, dun, dun. Genau, das hört sich im ersten Moment sehr cool an und ist auch semi-cool umgesetzt worden. Und zwar, mich persönlich hat es direkt, also auch damit man sich jetzt als Zuhörer ein bisschen was darunter vorstellen kann, an L.A. Noire erinnert. Ja, stimmt, da musste ich auch dran denken. Das genau, ja, aber Murder at the Source Perfect, darum ging es mir jetzt, spielt auf ähnlicher Schiene, also man ist eben Ronan, der seinen eigenen Mord aufklärt und muss dabei eben umhergeistern, man ist nämlich eben, ne, da man tot ist, ist man Geist auf dieser Zwischenebene gefangen, kann dementsprechend zwischen der Geisterwelt und der realen Welt wechseln und der realen Welt kann man dann zum Beispiel in Körper eindringen, von diesem Besitz ergreifen und sich dann halt Notizen anschauen, Leute befragen und auch Hinweise sammeln und so weiter und so fort, die eben dazu führen, dass man seinen Mörder findet. Genau, und man muss einen Serienmörder das Handwerk legen. Genau. Und deswegen hat er natürlich das Ganze ein bisschen L.A. Noire erinnert. Persönlich aber meiner Meinung nach nicht ganz so gut umgesetzt und kommt teilweise auch ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen lächerlich, aber ein bisschen halbgar daher, oder? Was sagst du dazu? Ja, also sehe ich genauso. Die Charaktere sind sehr klischeebehaftet und die Suche nach Indizien ist auch oft öde. Aber die Geisterfähigkeiten, wie du schon eben gesagt hast, fand ich ganz cool. Also du kannst halt Gedanken lesen, in Personen reinfahren, durch Wände laufen und so weiter. Genau, das fand ich auch sehr cool umgesetzt. Weil auch hier möchte ich sagen, ich finde, man hat ein bisschen an, nennen wir es Momenten verschwendet einfach, weil man dann, das fühlte sich dann teilweise recht übereilt an, so vom Skript her, vom Drehbuch her oder wie man einfach die Geschichte oder die Story in dem Moment umgesetzt hat. Und zwar bekommt man ja dann mit, wie er gerade aus dem Fenster fällt und dann sein Leben Revue passieren lässt. Und während man hat ja noch gar nicht wirklich so die Verbindung zum Hauptcharakter. Dementsprechend finde ich es gar nicht so schlimm, dass er jetzt schon stirbt und dann dieses, dass er halt seine Frau kennenlernt und dieses und jenes und dann stirbt seine Frau und er macht sich ein Tattoo davon und eigentlich war er voll der Badass und dann wurde er zum Detektiv und zum Polizisten und jetzt ist er ganz gut und dann wird auf einmal erschossen. Und dann sitzt dann da und kriegst das so in 2 Minuten raufgeballert und denkst dir so, okay, ich kenne den Typen nicht, von daher ist mir das voll egal. Und ja, weiß ich nicht, ich finde, das hätte man vielleicht ein bisschen länger ziehen können, damit man ein bisschen mehr Empathie aufbauen hätte können tun. Stimmt, man hätte zum Beispiel am Anfang ihn noch, also aus seinem Leben hätte man was erfahren können, ihn noch als Menschen spielen können. Das war also ein bisschen zack auf, ja, Schlag auf Schlag und ein bisschen stürmisch und holprig. Auch technisch ist es stürmisch und holprig, oder? Also es ruckelt, ja, grafisch ist es auch eher mau. Ja, das stimmt tatsächlich. Also auf der anderen Seite möchte ich behaupten, dass Adventure-Teile sowieso nicht den großen Wert auf Grafik legen. Da steht ja die Geschichte im Vordergrund, die Handlung. Dementsprechend finde ich das zumindest das Grafische gar nicht so schlimm. Aber ja, man merkt an, dass es hier und da ein bisschen hakelt. Ich würde sagen, das rührt dann in der Engine her. Allen voran halt, wenn man zum Beispiel, also ich hatte das des Öfteren, wenn ich irgendwas nehmen und mir ansehen wollte, dass ich mich auf und ab bewegen musste, bis ich den Knopf wieder angezeigt bekommen hatte, um eben was anzuvisieren. Hattest du das auch? Ja, das sind so ein paar Sachen, die sind ein bisschen unschön. Aber ähnlich wie bei den Telltale-Titeln, die ja teilweise auch grausig programmiert sind, macht es mir ja auch nicht so viel aus. Also wie du schon sagst, nee, der Schwerpunkt nicht, liegt auch auf der Geschichte und auf das Erlebnis an sich und nicht auf diese grafischen Sachen. Und die Ruckler gehen auch noch in Ordnung. Aber Schönheitsfehler sind das schon irgendwie. Ja, das stimmt. Und also ich muss auch sagen, dass zumindest in diesem Punkt stört mich das dann auch so ein bisschen. Es nimmt mir nicht zwingend den Spaß, aber es ist trotzdem sowas, was mir dann so ein bisschen im Hinterkopf nagt, oder? Ja, teilweise finde ich auch die Schlussfolgerung, die er zieht, ein bisschen unlogisch. Also manchmal denkst das kommt clever, so ein bisschen hanebüchen daher. Ne? Das ist dann über 3 Ecken und dann hat er auf einmal seine Schlussfolgerung gezogen und du fragst dann, wie? Ja, aber anders als bei L.A. Noire kann ich das da besser verschmerzen, weil ich meine, man spielt einen Geist, das ist ja sowieso schon so ein bisschen an den Haaren, naja, das nicht unbedingt, aber naja. Aber ich kann nicht sagen, dass ich Murder Soul Suspect nicht mochte, also gerade weil es wenig aus diesem Genre gibt und Spiele dieser Art sind nicht so häufig, lohnt es sich schon, wenn man mal gerne wieder so einen Titel spielen möchte, wenn man L.A. Noire mochte und wenn man diese Geistersache auch ganz cool findet, dann lohnt sich das schon, finde ich. Ja, in jedem Fall. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich kann es wärmstens empfehlen oder ich kann es definitiv empfehlen. Aber wie du gerade schon sagtest, wer Adventure mag, wer über eine etwas, ja, ich würde sagen, hanebüchene Geschichte hinwegsehen kann und auch ein paar Fehlern der Engine verzeiht, dem kann ich den Titel definitiv ans Herz legen zumindest vielleicht für die Konsole dann auszuleihen in der Videothek oder auch für den PC habe ich gesehen, auf Steam gab es das ja jetzt schon in einem Sale für 15 Euro. Echt? Ja, da ist, das ist das Spiel definitiv wert. Gerne holen, reinschauen. Spaß macht es definitiv und die Geschichte ist auch nicht irgendwie so krass langweilig, dass man jetzt dabei einschlafen würde oder keine Lust mehr hätte, das nachzuverfolgen. Nö, diese Serienmörder-Story, die weiß auf jeden Fall zu unterhalten. Genau. Ich würde sagen, ich gebe 7 von 10 Mausetoten-Ermittlern. Ich gebe 7 von 10 Geistererscheinungen. Okay, das war jetzt leider nicht so einfallsreich, wie ich es mir im Kopf ausgedacht hatte. Aber auch nächstes 7 von 10. Gut, jetzt gibt's Backenfutter mit Ultra Street Fighter 4. Das ist mittlerweile schon die 4. Version von Street Fighter 4. Also Street Fighter 8. Könnte man so sagen, ja. Also Capcom neigt ja dazu, die eigenen Spiele immer wieder neu aufzulegen und hat es jetzt aber auch herrlich veralbert, sich selbst in der Ankündigung des DLC Dead Rising der Reihe DLC, ja. Genau, Dead Rising. Kriegst du es noch zusammen? Nee, ich glaube nicht. Ne? Boah, nee, Super, Ultra, Alpha, Beta, Super, krass. Special, Alpha, EX, 3. Arcade-Version. So. Ja, ja, das ist Arcade-Version, ja, genau. Super, Ultra, Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha. Das war sehr lustig, das stimmt. Das fand ich sympathisch, dass sie sich da selbst ein bisschen auf die Schippe genommen haben. Jedenfalls ist die 4. Version und gibt es für PlayStation 3 und Xbox 360. Die alten Konsolen werden auch noch versorgt. Kommt auch nächsten Monat für den PC, wer halt auch darauf spielt. Ja, das ist cool. Also man kann da an dem PC ohne Probleme die Controller anschließen. Zumindest den 360-Controller, das geht ohne Probleme. Ja, der Xbox One wird jetzt auch endlich von Microsoft unterstützt seit letzter Woche. Ja, man kann den Xbox One-Controller ja sogar updaten. Ich habe das irgendwie durch Zufall auf meiner Xbox One gefunden, dass man da, kannst du updaten drücken und dann kannst du Konsole oder Controller wählen. Und dann habe ich Controller mal gewählt, ja. Auch irgendwie das skurril. Ist ja lustig. Das wusste ich gar nicht, okay. Und dann musste ich das anschließen per USB-Kabel und dann hat er wirklich alle meine drei Controller geupdatet. Das ist sehr lustig, okay. Und jedenfalls 4 neuen Prügelknabinnen, Knaben und Knabinnen dabei. Und es gibt 6 neue Kampfareale. Und online gibt es unfassbar viele Möglichkeiten. Also da hast du wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich glaube, was hauptsächlich interessant ist, wie sieht es mit der Balance aus im Spiel jetzt? Weil man hat ja in den vorherigen Teilen oft mal gemerkt, dass manche Charaktere viel stärker waren als andere. Und dementsprechend gerade, wie du jetzt gerade angesprochen hast, online hatte man wenig Chancen gegen geübte Spieler, wenn sie dementsprechend auch noch einen Charakter genommen haben, der sowieso von vornherein viel zu stark war. Capcom hat ja gesagt oder versprochen, dass sie in dem Teil jetzt ordentlich an der Balance geschraubt haben. Merkst du da was von? Den Kritikpunkt habe ich nur bei der Urversion von Street Fighter 4 gesehen, dass da manchmal das noch ein bisschen unausgereicht war. Mit den späteren Versionen, also Super Street Fighter und Arcade hieß es, glaube ich, hatte ich das überhaupt nicht den Eindruck. Ich muss aber auch sagen, dass ich da kein Profi bin. Also ich kann mir von keinem Charakter die Moves auswendig lernen. Ich prügel immer gerne zwischendurch mit ein paar Freunden und das macht mir immer viel Spaß. Ich habe den Eindruck gehabt, dass es schon sehr ausgeglichen ist. Zumindest wenn ich mal sehe, wer auf den besten Listen ganz oben ist, da gibt es völlig unterschiedliche Charaktere, die da genommen werden. Das zeigt ja schon, es nimmt nicht jeder Sagat oder so, weil der einfach der Beste ist, sondern es ist schon eine bunte Mischung. Es gibt ja jetzt auch unfassbar viele Kämpfer mittlerweile. Ja, ich glaube, es sind 52, habe ich gerade im Kopf, die Zahlen. Stimmt das oder habe ich mir das gerade ausgedacht? Ich glaube, es sind ein bisschen weniger. Ich glaube, es sind 49, bin mir gerade nicht sicher. Ja, war ich aber nah dran. Also ich habe irgendwas mit 50 im Kopf auf jeden Fall. Ja, so in dem Dreh jedenfalls. Es gibt eine wichtigere Neuerung und zwar gibt es da den Ultra W Double. Damit kannst du beide Ultra-Moves des Charakters benutzen. Normalerweise kann man ja nur einen nehmen. Dafür sind die aber schwächer, als wenn man jetzt nur einen wählt. Dann gibt es den Red Focus. Man verzichtet damit auf beide Super-Kombo-Balken und bekommt dafür so eine Art Rüstung und wird nahezu unverwundbar. Und das ist richtig gut gegen heftige Kombos, die der Gegner auf dich abfeuert. Aber gegen Würfe und Fokusbrecher ist es nutzlos. Das wäre sonst auch zu krass. Das bringt nochmal ganz viel taktische Tiefe in das Spiel. Dann gibt es noch den Delayed Wake-Up. Das ist quasi das längere Liegenbleiben, um Angriffe von hinten etc. auszuführen. Und ja, das sind so Profi-Sachen. Also als Gelegenheitsspieler wird man da jetzt nicht so viel von mitbekommen, von diesen Sachen. Aber für Profis und für welche, die sich richtig da reinsteigern wollen, ist das auf jeden Fall ein taktischer Tiefgang, der sehr, sehr, sehr, sehr cool ist. Und es ist ein fairer Preis. Das ganze Paket gibt es für 15 Euro als Update, wenn man schon einen Vorgänger hat. Der wird dafür halt benötigt, wenn du den DLC kaufen willst. Oder du kannst es dir als Retail für ungefähr 25 Euro in der Konsolenversion kaufen. Als Ach, PC das geht ja voll klar, würde ich behaupten. Wenn du das vorher noch nicht gehabt hast, als Retail easy und 15 Euro fürs Upgrade, ist, glaube ich, auch für den neuen Satz okay. Ja, was mich ein bisschen gewundert hat, dass die Pakete riesig waren. Also ich habe ja von Capcom, vielen Dank an der Stelle nochmal, die Download-Codes bekommen. Da habe ich erstmal das Super Street Fighter geladen. Das waren, glaube ich, fast 20 Gigabyte. Okay. Und dann nochmal das Ultra Street Fighter, halt den DLC. Und das waren auch nochmal 10. Also ich glaube, so 30 Gigabyte insgesamt. Das war schon echt viel. Da fragt man sich, wo das alles steckt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, die Wartezeit, bis der Download abgeschlossen ist. Was würdest du im Spiel wenn man die Wahl geben? Hat, dann würde ich die Retail-Fassung nehmen. Was sagst du? Was würdest du im Spiel dann jetzt geben? Ja, ich muss auch sagen, das Fazit halt ist die beste Version von Street Fighter 4. Es gehört in jede Sammlung generell. Und falls man keinen Vorgänger hat, ist das absolut Pflicht. Macht Noobs und absoluten Prügelmeistern Spaß. Und deshalb gebe ich eine Wertung von 8 von 10 Backenfutter gezeichneten Visagen. Und da ich es leider noch nicht getestet habe, kann ich denn dem Fall noch nichts zusagen. Ja. Achso, eins fällt mir noch ein. Schade war, dass ein paar Charaktere oder einige sogar schon aus Street Fighter X Tekken bekannt waren. Also die kannte ich da halt schon. Das habe ich halt auch gespielt. Street Fighter X Tekken ist auch ein nettes Spiel. Auch sehr ähnlich. Sieht auch so aus wie Street Fighter 4. Ja, ein paar Charaktere gab es halt schon. Kannte man schon. War alt. Naja. Schade. Weißt du, wer immer schade sagt? Der Döler, der Fabian Stimmt. Döler von Sega. Hallo Fabian. Grüße. Hört sich das wahrscheinlich eh nicht an. Ich bin mir zu 90% sicher, dass er nicht mal weiß, dass es Doch, das weiß er. Okay. Wir sind ja auf Twitter mit ihm vernetzt und nerven ihn immer. Genau, wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir in den iTunes-Charts von Platz 2 auf Platz 30 abgerutscht sind, dann sagt er, schade. Schade. Deswegen muss er gerade daran denken. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über zu unserem Gast Les Überraschung. Das war französisch und heißt Überraschungsgast. Wen haben wir denn heute mitgebracht? Wer sitzt hier gerade neben uns im Studio, Tim? Ich glaube, unsere Hörer fallen darauf nicht rein. aber es war ein netter Versuch. Ja, wir haben heute den Kuro zu Gast und ja, Film ab, würde ich sagen. Megasta. So, und jetzt haben wir den Herrn Kurowski am Start. Hallo, Kuro. Hallo, ich grüße euch, Menschen. Hallo, Gruß zurück. Und alle Zuhörer da draußen. Nett. Kuro, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Noch? Noch, tatsächlich. Ich habe ein wenig Angst vor dem, was passieren mag. Was hast du gerade gemacht? Oh, ich lag den ganzen Tag im Bett. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ein wenig den Football Manager von Sega zu spielen. Habe ich wieder ausgekramt. War jetzt gerade so Transferfenster schlossig. Und dann musste ich noch schnell einen offensiven Mittelfeldspieler verpflichten. War ein bisschen stressig, aber ich glaube, das Team und auch die Fans können mit meiner Verpflichtung zufrieden sein. Mission Aufstieg in die erste Liga mit Ingolstadt könnte klappen. Du hast heute schon viel geschafft, ja. Nein, absolut gar nicht. Ein guter Tag. Nee, Kuro, wenn man dich kennt, weiß man, dass du eigentlich ein sehr gelassener Typ bist. Ist das so? Ja, das ist so, würde ich sagen. Okay. Aber man kennt es auch anders. Also wenn man, wie ich, öfter mal mit dir gezockt hat, dann lernt man aber einen anderen Kuro kennen. Junge, Junge. Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist ganz komisch tatsächlich. Wenn ich irgendwie so Dark Souls spiele, dann ist das eigentlich, bin ich eigentlich relativ gelassen. Aber es gibt so ein paar Spiele, die bringen mich tatsächlich auf die Palme. Zum Beispiel? FIFA, Street Fighter. Das sind so Spiele, wo ich auch mal an die Decke gehen kann. Stichwort FIFA. Da hast du ja schon mal mit Chris zusammen gegen, ich glaube, Engländer gespielt. Und da hat irgend so ein Spasti euch angerufen und irgendwie deine Minikarte verdeckt durch den Skype-Anruf, richtig? Ja, das warst du, glaube ich. Das kann nicht sein, ey. Nee, geht das, gar nicht. Das ging auch nicht. Warum rufst du noch einfach an, mitten im Spiel? Das war, ich glaube, das war ein relativ ausgeglichenes Match. Aber ihr habt noch gewonnen, also in Lead Time habt ihr es noch gesagt. Ja, das Problem ist halt einfach, ich hasse es zu verlieren. Ah. Also das mag ich gar nicht. Schon immer so gewesen. Das ist auch nicht nur bei Videospielen so, Brettspiele. Du bist also der Typ, der die Brettspiele immer umgeworfen hat, wenn er verloren hat. Nein, also tatsächlich umwerfen nicht. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, oftmals auch einfach zu ehrgeizig. Das ist auch wenn ich irgendwie so Fußball spielen gehe oder so. Ich kann mich erinnern, mein bester Kumpel hat mich mal vor ein paar Jahren gefragt, weil der war irgendwie studentische Aushilfe in der Psychiatrie, der studiert Psychologie hat. Und die hatten dann mit so einer anderen psychiatrischen Einrichtung in Marburg, haben sie jedes Jahr ein Fußballspiel gespielt. Und die hatten halt, die brauchen halt noch Spieler und haben mich gefragt und ich so, ja, klar, ich mach mit. Und ich war auf dem Platz, dann so eine Mischung aus Marc van Bommel, Matthias Sammer, also ich war eigentlich nur am Rumbrüllen, aber auch als einziger die gelbe Karte tatsächlich bekommen, weil ich den gegnerischen Chefarzt umgetreten habe. Ja, aber wir haben halt zu Null gespielt, also 0-0 unentschieden, das war das beste Ergebnis, das die irgendwie jemals hinbekommen haben. Aber seitdem haben sie mich auch nicht mehr gefragt. Fragt sich keiner, warum. Julian, welches Spiel bringt dich zur Weißglut? Interessanterweise bin ich so kein ganz ruhiger, gelassener Mensch, aber bei Videospielen versuche ich mich immer ganz krass zu konzentrieren und nicht meinen Zen zu verlieren. Aber an was ich mich ganz stark erinnern kann, das war das erste und einzige Mal, als ich wirklich einen Controller gegen die Wand gefeuert habe, und das war Super Meat Boy. Da habe ich versucht, das Spiel komplett auf 100% zu machen und bin dann wirklich am Ende mit dem pinken Fleischbällchen einfach verzweifelt an den wirklich letzten Leveln auf hier Dark World, glaube ich. Und ja, dann habe ich irgendwann die Controller einfach in die Wand gefeuert. Das ist bei mir zum Beispiel gar nicht so. Also so Spiele wie Dark Souls, also ich habe ja letztens diesen uralten Drachen bekämpft. Alleine haben wir auch geskypt, Tim, mit Chris. Genau. Und da war ich habe ihn ja vor euch besiegt. Ja, dann ja wart ihr ja gerade vorher irgendwie im Iron Keep und habt ein bisschen gefarmt. Ich habe den halt alleine versucht und das ging halt echt so 10 Minuten. Da habe ich ihn immer Stück für Stück ein ganz bisschen Energie abgezogen und dann waren es tatsächlich nur noch 2 Schläge. Und der macht ja immer diese Feuerattacke und wer den uralten Drachen nicht kennt, es ist halt so riesiger Drache und egal was er macht, er tötet euch mit einem Angriff. Und ich hatte halt keinen Platz mehr, um irgendwie wegzurennen. Ich hatte ja diesen Ring, der halt Schaden von hinten absorbiert, sodass man wenigstens so ein bisschen die Chance hat, Angriffe abzuwehren. Und naja, er hat mich halt getroffen und dann fällst du halt ein bisschen nach vorne und ich fiel halt den Abgrund runter. Bitter. Das war sehr, sehr bitter, weil es halt tatsächlich nur noch 2 Schläge gewesen wären. Und komischerweise, also ich hatte dann halt natürlich so, war ich schon verärgert und frustriert, aber das war halt nicht so, nicht mal ansatzweise in dem Stadium, wo ich sagen würde, dass ich den Controller wegwerfe. Das passiert halt echt nur noch so bei so kompetitiven Sachen, wenn ich gegen andere spiele, weil ich halt einfach nicht verlieren möchte. Und dann habe ich halt auch, also es ist mittlerweile tatsächlich besser geworden. Wer jetzt den 24-Stunden-Livestream gesehen hat, wird wahrscheinlich anders denken, weil da habe ich tatsächlich den Controller nochmal durch die Gegend geworfen, aber es war halt auch sehr knapp. Hashtag Kuro ist tot. Und gegen Chris zu verlieren macht auch keinen Spaß, weil der reibt dir das auch gerne noch unter die Nase. Aber vor einigen Jahren hätte ich ihn wahrscheinlich getötet, also war ich ziemlich unausgeglichen. Also Controller an die Wand pfeffern war da noch das Harmloseste. Ich habe auch mal eine Tür kaputt getreten, einen Tisch zerstört, mein Telefon gegen die Wand geworfen, eine Ukulele vernichtet. Ja, also ich war da vor einigen Jahren deutlich schlimmer. Und das ist mir auch etwas, was mir, wenn ich jetzt so drauf zurückblicke, sehr unangenehm ist. Hört sich aber auch ein ganz klein bisschen daran, als hättest du ein paar Aggressionsprobleme gehabt, oder? Ja, keine Ahnung. Also das ist tatsächlich eigentlich nur bei Videospielen so. Ja. Und, Und auch eigentlich nur bei so Spielen, die eigentlich nicht frustrieren sollen. Also klar, wenn man jetzt irgendwie gegen Freunde FIFA spielt oder Mario Kart oder so, dann ist es auf jeden Fall bei mir so, dass halt auch die Emotionen sehr, sehr schnell einfach so mitschweifen. Und das war früher halt sehr krass tatsächlich. Und dann ist mir halt auch irgendwann so aufgefallen, so hey, Moment, dieser Tisch hat da jetzt einfach so ein Loch, weil du da einfach mit der Faust draufgeschlagen hast. Das ist halt eigentlich gar nicht cool. Und dann habe ich halt versucht, irgendwas dagegen zu machen. Also was willst du dagegen machen? Also ich merke halt, wenn ich jetzt irgendwie FIFA oder irgendwie irgendwas spiele und ich merke so, oh, dann, dass das geht in irgendeine Richtung, die nicht gut ist, dann höre ich halt auch einfach lieber auf. Ja. Aber eigentlich, ich meine, wer mich kennt, der weiß eigentlich, dass ich relativ harmlos bin. Aber so bei Videospielen gibt es halt Punkte, wo ich halt manchmal ein wenig wo ich ein wenig leidenschaftlicher werde. Ja, Brettspiele und Paintball noch dazu gezählt, nicht wahr? Ach, Paintball, naja, nee, Paintball ist tatsächlich auch relativ easy. Wir waren ja mit der Redaktion im Februar Paintball zocken tatsächlich und das ging. Da gab es halt am Ende so einen Moment, wo ich... Auf den habe ich angespielt, war. Ja. Ja, aber das war halt auch einfach dumm. Also ich ärgere mich dann halt auch einfach sehr schnell über andere oder über meine eigene Leistung ärgere ich mich am meisten. Aber das war dann halt auch einfach, ja, war blöd. War blöd gelaufen. Und dann bin ich halt auch ein paar Minuten sehr, sehr sauer. Aber dann mittlerweile komme ich da auch schnell wieder runter. Also jetzt auch, wir haben jetzt diese Woche auch Pen and Paper gezockt und das war auch so eine desaströseste Runde, die man sich so vorstellen kann. Also Shadowrun. Ja. Da war ich dann auch, nach der Runde war ich dann auch ziemlich verärgert. Dann denke ich mir so, ja, okay, hilft ja auch nicht, ne? Wer war Spielleiter? Das war aus dem Marketing, Sven Sieben. Ach, das, ja, macht das halt schon seit 20 Jahren und das war halt so meine erste Pen-and-Paper-Runde und dann kann ich ja kurz drauf eingehen. Also ich habe jetzt irgendwie, das erste Mal, dass wir uns getroffen haben, haben wir halt 6 Stunden lang unsere Charaktere gemacht und das war jetzt so die erste Runde mit Mission und Auftrag und das ging halt so sagenhaft schief. Wir sollten irgendwie Informationen beschaffen von einem Typen und wir mussten erst den Typen finden. Und dann sind wir halt irgendwo hingegangen und dann da war halt auch ein Kumpel, der Flo, der auch beim Paintball war und eigentlich ist der so derjenige, der halt gut reden und überreden kann und hat er halt nicht gemacht und dann hat noch ein anderer Kumpel, der so ein wenig so sein Charakter ist halt so ein Alkoholproblem, hat Stress angezettelt, ging auf die Straße, er hat sich geprügelt, mir wurde es irgendwann zu bunt, ich habe den Anführer ins Bein geschossen und dann war nur noch Chaos, Polizei kam, ich wurde von einem Typen mit einer Machete getroffen, wollte wegrennen, wurde dann von der Polizei eingefangen mit so einem Stromnetz, das mich aus allen Körperöffnungen bluten ließ. Und jetzt bin ich halbtot im Knast. Und mal gucken. Das war dann so für mich so, okay, das war jetzt meine erste Pen-and-Paper-Runde und ich dachte, vielleicht... Lief ja super. Ja, vielleicht gibt's da halt so ein bisschen Welpenschutz, aber gar nicht. Und das war halt dann auch so, wo ich mich halt geärgert habe. Aber am meisten ärgere ich mich meistens also über mich selbst, weil ich hätte einfach nicht den Anführer ins Bein schießen müssen. Vielleicht. Ja. Bei mir kommt es immer so ein bisschen auf die Erwartungshaltung an. Du sagst es ja eben schon, du hörst vorher auf, wenn du merkst, okay, es bringt mir jetzt nichts mehr, ich werde sauer. Mittlerweile hörst du dann eher auf. Aber bei mir ist dann immer so eine Zwickmühle da. Ich denke dann immer so, ja, du musst diesen Abschnitt jetzt schaffen, um zu speichern. Wenn ich jetzt aufhöre, muss ich den ganzen Scheiß vorher nochmal machen, was mich noch mehr aufregen würde. Ja, von daher. Nee, da bin ich halt tatsächlich gar nicht mehr so. Also ich meine, Dark Souls ist da, oder generell die Souls-Reihe ist da ja ein perfektes Beispiel für Leute, die schnell an die Decke gehen, weil du da halt echt an dir arbeiten musst. Ich meine, wir kennen Demon's Souls, da kommen die Speicherpunkte meistens nach dem Boss. Und das ist etwas, was du nicht mehr kennst oder nicht mehr gewohnt bist. Und das, da habe ich halt auch einfach so eine Menge vielleicht auch gelernt, weil ich meine, was bringt dir das? Was bringt dir, wenn du sauer bist und du stirbst und dann bist du wütend und willst es unbedingt schaffen und dann stirbst du wahrscheinlich nochmal und noch viel dümmer. Und dann habe ich einfach so für mich so den Schluss gezogen, so okay, ey, wenn es nicht läuft, dann höre ich einfach auf, weil dann setze ich mich vielleicht am Abend nochmal dran oder am nächsten Tag Aber wenn ich jetzt weiterspiele, dann das ist ja einfach auch nur so eine Spirale, die dich einfach weiter nach unten zieht. Und dann nehme ich es lieber im Kauf, nochmal irgendwie eine Stunde den Weg zu gehen. Aber ich bin dann halt irgendwie ruhig und konzentrierter, als hastig irgendwie noch mehr Schaden anzurichten. Also im Spiel und in der Umgebung. Wir haben ja alle drei Dark Souls 2 durchgespielt und seid ihr ausgerastet? Also du sagst ja gerade, da geht's. Bei mir ist es auch so, dass ich sage, bei Dark Souls ist immer alles cool, weil da bin ich darauf vorbereitet, dass ich wohl wütend werde oder dass es frustrierend sein wird, dass es schwierig sein wird. Wenn ich aber in einem Spiel, was eigentlich leicht ist, einfach nicht weiterkomme, weil es irgendein Bug ist oder so, dann gehe ich richtig schnell an die Decke. Wie ist es bei euch? Julian, vielleicht magst du mal. Also ich muss sagen, ich habe interessanterweise genau bei derselben Stelle, die Kuro gerade genannt hat, ist mir genau dasselbe passiert mit diesem riesengroßen Drachen. Den habe ich alleine versucht und der musste natürlich auch noch ein, zwei, drei Schläge einpacken und mit einem Mal kriege ich Feuergedöns ab. Also sein Feuerball. Aber anstatt eben dann, bei mir ist es mittlerweile eben der Fall, dass ich nicht mehr aggressiv werde in solchen Momenten, sondern einfach nur ganz tief traurig. Ich werde immer ganz verzweifelt, roll mich in die Embryo-Haltung und fange ein bisschen an zu weinen. Also, gerade bei dem Drachen. Aber dann ist auch bei mir eben der Punkt, also wie Kuro auch gerade schon sagte, dass ich auch einfach dann ausmache. So, dann denke ich mir auch so gut aufgeschissen. So speichern muss ich jetzt auch nicht. Ich muss eh wieder alles von vorne machen und dann mache ich halt einfach raus und versuche dann mal nochmal. Na, das Krasseste, was ich gemacht habe, war bei Street Fighter 4. Das war noch die erste Version. Es gibt ja jetzt schon wieder eine neue. Ich glaube, Kuro spielt die gerade mit Chris immer und lässt sich schön vermöbeln von ihm. Mittlerweile ist das sehr, sehr ausgeglichen. Also ich Ah, hole gut. auch, also es ist mittlerweile, er holt einen Sieg, ich hole einen Sieg, er holt mal drei Siege am Stück, ich hole mal drei Siege am Stück. Also er erzählt mir das immer anders, aber es ist halt Chris, ne? Ja, also Egal. klar, er hat am Anfang hat er mit mir den Boden aufgewischt, aber mittlerweile gleicht sich das so ein wenig aus. Okay. Nee, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich, das war, glaube ich, das Dümmste, was ich durch Wut auf Videospiele oder durch Videospiele je gemacht habe. Und zwar habe ich meine Schranktür eingeschlagen. Es war jetzt nicht der neueste Schrank, aber es war halt so ein Holzschrank. Und in der ersten Version von Street Fighter 4 gab es halt den Endgegner, oder gibt es immer noch Seth, heißt er, glaube ich. Seth ist Ja. schrecklich. Ey, das ist so übel, weil ich hasse es, wenn was unfair ist. Und ich wollte halt Figuren freischalten, dafür muss man ja den Arcade-Modus durchspielen. So, und es ist halt natürlich der Endgegner. So. Und man musste es, glaube ich, auch schwer durchspielen, um irgendjemanden freizuschalten. Ich weiß es nicht mehr genau, das ist ja schon ein paar Jahre her. Jedenfalls war das schon krass schwer, da hinzukommen. Und ich musste los, ich musste irgendwo hin. Und er speichert ja nicht irgendwie zwischen den Gegnern. Das heißt, ich musste da jetzt durch. Hab gedacht, okay, du hast eine halbe Stunde Zeit, den schaffst du jetzt auch noch. Und er hat mit mir den Boden aufgewischt. Ich habe wirklich kein Land gesehen. Es gab zwischendurch Matches, da habe ich dem wirklich mehr als die Hälfte abgezogen, habe gedacht, ja, jetzt packst du ihn. Und dann macht er einen Angriff, wo 20 Ketten hintereinander, du hast wirklich nicht mal die Chance zu reagieren. Also wirklich, egal wie gut deine Reflexe und wie gut du die Spielfigur beherrschst, du hast halt keine Chance, wenn dich einmal gegriffen hat. So, spuck dich durch den Bauch aus und all so ein Scheiß, Ja, den er gemacht hat. Das war ich so erinnere mich. unfair. Und dann merkte ich so, okay, du hast immer weniger Zeit, du musst gleich los, du musst es aber packen, sonst musst du den ganzen Scheiß vorher, der auch schon fucking schwer war, nochmal machen. So, und dann hat er mich immer wieder platt gemacht und ich musste halt los und musste die Konsole ausmachen. Bin ich aufgestanden, habe wirklich meine Schranktür eingeschlagen. Ja, das war so das Dümmste. Und wie sieht das bei euch aus? Naja, ich habe ja schon gerade aufgezählt, dass ich einiges kaputt gemacht habe. Und das Ja, ist aber halt. was würdest du als das Krasseste bezeichnen? Das Krasseste war schwer zu sagen. Ich glaube, das Dümmste war tatsächlich die Tür zu meinem Zimmer. Ich habe halt einfach gegengetreten. Das war so komplett dumm. Aber das ist halt auch einfach, dadurch, dass ich so krass ehrgeizig bin, merke ich dann auch einfach schnell, wenn irgendwas nicht läuft, dass ich dann halt frustriert werde und dann merke ich halt einfach, wie mich das ärgert. Und ich bewundere Menschen, die einfach dadurch komplett ruhig bleiben können, aber mein Ehrgeiz verbietet mir das leider. Und ja, ich habe jetzt einfach so für mich den Schluss gezogen. Ich meine, ich werde klar, wenn ich jetzt irgendwie mit Freunden FIFA spiele und es läuft nicht, dann werde ich halt auch, dann ärgert mich das. Und manchmal werfe ich dann auch einfach einen Controller in die Luft, um ihn wieder aufzufangen, weil ich halt einfach irgendwas machen muss. Ich habe aber gemerkt, so ein Handy gegen die Wand werfen ist vielleicht auch nicht so das Smarteste einfach. Das ist. Smartphone. Ja, also es war noch kein Smartphone, das war, obwohl, zählt BlackBerry zum Smartphone? Ja, es war jetzt eher ein Wortspiel, weil das nicht das Smartphone ist. Ja, aber so der Vorleger des Smartphones, oder? Und BlackBerry, also schon, war ein Smartphone, ja. Ja, das ist halt dann einfach so, ja, okay, einerseits bist du frustriert und du willst halt irgendwie diesen Frust rauslassen, aber andererseits habe ich dann begriffen, so, ey, wenn du jetzt dein Handy gegen die Wand wirfst, dann geht es dir 2 Sekunden gut, aber dann merkst du halt irgendwann so, ja, okay, das war vielleicht doch nicht so klug. Und also mittlerweile geht's halt tatsächlich. Es sei denn, keine Ahnung, wenn du halt gegen Chris Street Fighter spielst und jeder hat eine Runde geholt und er hat halt nur noch ganz wenig Energie und erledigt dich halt trotzdem, weil er gerade irgendwie so eine glückliche Combo trifft oder du halt irgendwie deinen Special Move nicht ausführen kannst, weil du wieder zu blöd bist, irgendwie die Kombination einzugeben. Das ärgert mich dann schon, aber dann höre ich halt einfach auf oder mache dann kurz Pause. Und wie ist es auf der anderen Seite, wenn du mit jemandem spielst, der sauer wird, wo du merkst, der rastet gleich aus? Weil ich muss sagen, mich ärgern eher die Leute, die das Spiel nicht ernst nehmen. Mich regt das ziemlich auf. Also wenn jemand mit mir spielt, dann muss er das auch ernst nehmen. Es war früher im Sportunterricht immer total ätzend, wenn irgendwie ja, Jungs gegen also Mädchen und Jungs gemischt gegen eine andere Mädchen- und Jungs-Mannschaft und die Mädchen haben ja öfters gerade in Pubertät und so weiter dazu geneigt, ach, das ist ja alles zu doof und das nehme ich jetzt nicht ernst und so. Und das hat immer so diesen Mannschaftsgeist immer so ein bisschen kaputt gemacht. Und mich nervt das, wenn Leute, wenn man spielt, das nicht ernst nehmen. Zu ernst darf es auch nicht sein. Also man darf auch jetzt nicht jemanden beleidigen, weil er einen besiegt hat. Oder also ernsthaft beleidigen, also wirklich bösartig werden. Aber mich nervt das eher, wenn jemand das Spiel vernachlässigt, als wenn er sich zu sehr reinsteigert. Obwohl das auch unangenehm sein kann. Wie seht ihr das? Da habe ich tatsächlich eine sehr geile Geschichte zu. Und zwar einen Kollegen, mit dem ich seitdem auch nicht mehr spiele. Und der macht einfach mal die Konsole aus, wenn er zum Beispiel verliert, mehrmals hintereinander. Das ist ja schlimmer als das Brettspiel wegschmeißen. Wie ein 6-jähriges Kind geht hin und macht dann, nee, so spiele ich nicht mehr, du machst sowieso immer nur den einen Move und so ein Kram. Das ist nämlich ganz auch hier Street Fighter gewesen, Street Fighter Arcade Edition, Xbox war letztes Jahr. Und dann eben auch, ein paar miteinander gewonnen. Und irgendwann fing er an zu sagen, ja, du machst sowieso immer nur die eine Kombo mit dem einen Charakter, ich spiele jetzt nicht mehr. Und macht dann einfach die Konsole aus. Also ich hatte das also tatsächlich letztens, habe ich mit ein paar Leuten FIFA Ultimate, FIFA Beer Pro gespielt. Das heißt, du kannst ja irgendwie dann mit mehreren Leuten Club gründen und dann spielst halt gegen andere Clubs mit Leuten. Und das lief dann halt nicht. Und wir haben ein paar Spiele verloren und der den Club gegründet hat, und ich kannte ihn nicht. Es war halt so ein Kumpel vom Kumpel, mit dem man halt mal online spielt. Und dann hat man sich zusammen getroffen und halt einen Club gegründet. Und der hat dann halt auch, dann war es ein Spiel und wir haben halt auch, glaube ich, schon irgendwie so 2 Tore reinbekommen. Und der war jetzt auch nur noch so ja, und nö, ist ja alles doof, und hat dann nur noch den Ball so nach vorne getreten und hat das alles nicht mehr ernst genommen. Bin ich halt auch einfach gegangen, weil mich das halt einfach ärgert. Wenn das Ding ist, es sind halt einfach so, es gibt halt einfach Spiele, die sind, ist einfach ein Wettkampf, und wenn ich dann mich dazu entschließe, das halt halbwegs ernst zu nehmen, dann erwarte ich auch einfach, dass die Leute, die mit mir mitspielen, das genauso ernst nehmen. Vor allen Dingen, weil es ja auch in dem Fall um etwas ging. Du willst ja mit deinem Team auch aufsteigen und in einer höheren Liga kommen. Und das nehme ich dann halt dann auch einfach ernst. Und wenn dann irgendwie so ein Typ kommt und der spielt halt einfach dann total dumm und dribbelt nur noch und schießt von der Mittellinie, dann ist mir das zu blöd. Dann ist mir dann auch einfach meine Zeit zu schade. Und dann bin ich halt einfach gegangen. Und das nervt mich halt. Also es kommt halt auch immer ganz darauf an, mit wem ich spiele. Also wenn ich jetzt gegen jemanden spiele und und das ist genau dann diese umgekehrte Position, dass ich dann gewinne und er regt sich dann drüber auf, dann nervt mich das aber auch total schnell. Deswegen ich jetzt auch einfach so gesehen habe, so, okay, wenn du jetzt verlierst und du bist halt so ein dummer Pimmel, der dann allen die Stimmung versaut, dann versuche ich auch einfach dann auf die Lippen zu beißen und mir das nicht anmerken zu lassen. Was tatsächlich mir relativ schwer fällt bisweilen. Aber ja, deswegen ist halt immer so ein ständiges Hin und Her bei mir. Also ich mag es auch nicht, wenn andere Leute dann wütend werden, weil eigentlich ist es nur ein Videospiel. Aber mein Ehrgeiz ist tatsächlich so ausgeprägt, dass ich es richtig hasse zu verlieren. Das ist egal, ob ich mit jemandem Street Fighter spiele, ob es Risiko ist, ob es irgendwie mit Freunden auf dem Fußballplatz Fußball ist. Also ich meine, warum spielt man? Also ich will halt gewinnen. Das ist halt etwas, was ich, seitdem ich klein bin, halt auch einfach machen möchte. Ich habe, als ich klein war, halt auch Fußball im Verein gespielt und da wollte ich halt auch immer gewinnen. Wer hat denn Bock zu verlieren? Also es ist für mich so ein Ding halt einfach. Und ja, das ist heuchlerisch zu sagen, man will nicht gewinnen, man will nur Spaß beim Spiel haben. Natürlich will man Spaß beim Spiel haben, aber ich habe nur Spaß beim Spiel, nicht unbedingt, wenn ich nur gewinne, sondern ich habe Spaß beim Spiel, wenn es ein spannendes Spiel war und wenn beide Parts gewinnen wollen. Also wenn ich merke, einer will nicht gewinnen, nervt mich das, aber natürlich will ich gewinnen. So. Also ich finde es wirklich heuchlerisch, wenn jemand sagt, es geht nicht ums Gewinnen. Natürlich geht es darum. Und dadurch kommt auch der Spaß. Oder? Umso schlechter bin ich dann aber gelaunt, wenn es knapp war und wir dann trotzdem verloren haben. Ja klar, natürlich. Aber es ist dann halt, dann habe ich halt so meine 5 Minuten und wenn ich dann mit irgendwie Leuten Fußball spielen gehe und das Spiel ist zu Ende und wir haben verloren, das war knapp, dann gehe ich halt, grummel mich irgendwie vom Platz, nehme irgendwie ein Getränk, trinke was, lauf einmal den Platz auf und runter, abseits, komm wieder zurück und dann ist es gegessen. Also bist du nicht nachtragend? Also ich bin tatsächlich nicht nachtragend. Ich glaube, das ist auch einfach das Schlimmste, was man sein kann, wenn du irgendwie verlierst gegen jemanden und du bist ihm einfach nachtragend deswegen. Also es ist klar, es ist ein Unterschied, wenn du jetzt gegen jemanden, keine Ahnung, Soul Calibur spielst und der drückt halt immer nur einen Knopf und ist so ein Buttonmasher und hat mehr Glück als Verstand. Dann ärgert mich das. Dann sage ich ihm das auch so, ey, sorry, aber es macht jetzt gerade mit dir keinen Spaß zu spielen. Dann höre ich halt auf, aber wenn es jetzt einfach so ist, weil du nicht besser warst, dann ärgere ich mich halt über meine Leistung und dann gehe ich kurz weg und komme dann wieder. Dann ist alles gut. Dann spielen wir noch eine Runde. Ich muss sagen, das ist ja sehr schlimm und krass ausgeprägt. Zumindest bei mir merke ich gerade bei kompetitiven Spielen allen von MOBAs, League of Legends, Smite. Sieht das einer von euch eventuell? Also MOBA? Nee, da ist die Community ja bekannt für, dass sie ziemlich gnadenlos und asozial ist. Ja gut, das stimmt. Aber ich meinte auch für mich persönlich eben, das habe ich, weil Kuro gerade meinte, wenn man so knapp verliert, das ist ja wirklich dann sehr böse, wenn du quasi in der Basis vom Gegner stehst, die Basis noch 10 HP hat und du siehst dann auf einmal, dass einer der Gegner hintenrum in deine Basis gerannt ist, um dort schnell den Rest zu geben. Also das sind auch so Momente, wo ich dann einfach nur ausmache, bevor ich dann wirklich auch in den Bildschirm reinschlage oder sowas, weil das einfach richtig, richtig frustrierend sein kann, solche Momente. Das war zum Beispiel letztens so, ich teste ja immer Call of Duty und das ist dann halt immer so ein Test-Event in einem Hotel, hat man mehrere Tage und spielt Singleplayer bei sich im Hotelzimmer und Multiplayer dann halt in bestimmten Räumen. Und das war halt die ganze Presse aus aller Welt war da. Und da waren halt auch, ich weiß gar nicht mehr, waren das Franzosen? Aber man hat dann halt abends, dann an einem Abend hat man halt so die deutschen Pressevertreter und so im Team zusammen und dann online gegen halt die anderen Pressevertreter aus anderen Ländern gespielt. Und dann war es so, okay, ich habe Bock zu gewinnen und ich war auch ganz gut drauf. Aber bin auch recht empfänglich dann, wenn es so die Stimmung so ein bisschen anstachelt. Ich meine, gerade bei irgendwie so Call of Duty und so fällt gerne Smack-Talk und man labert ein bisschen rum und sagt so, ja, was, du bist doof, ich mach dich fertig, bla bla bla. Und ja, das ist dann halt immer besonders bitter. Ich hatte dann eine Runde, die haben wir dann auch gewonnen und da hatte ich halt, keine Ahnung, eine Killstreak, also keine Ahnung, eine Quote von, ich glaube, 31,7 oder so, wo ich dann auch einfach so sehr, sehr stolz war. Und dann war es so umso blöder, dann das nächste Match zu verlieren. Also es ärgert mich halt einfach zu verlieren. Also wenn man es komplett runterbricht, ist es halt einfach, ich verliere nicht gerne. Und das war dann halt einfach so, okay, ich musste weiterspielen, aber es hat dann auch tatsächlich weniger Spaß gemacht, weil wir halt schlussendlich verloren haben und ich weiterkam. Und ich komme halt gerne weiter. Also wenn es halt auch so Turniere sind, oh, dann will ich halt auch einfach gewinnen. Ja, ich glaube, das verstehen aber alle Zocker unter uns, oder? Ich meine, man geht ja nicht hin, um wie Tim gerade schon treffend sagte, nur um Spaß zu haben, weil der Spaß rührt wirklich daher, wer, dass man eben auch gewinnt und gute Scores einfährt und seinen Gegner besiegt. Das war aber ganz komisch, weil ich war so komplett angestachelt und so schon so im so komplett fokussiert und habe überlegt, okay, was für eine Ausrüstung nimmst du und habe dann bei den anderen Leuten schon so über die Schulter geschaut und mir überlegt, okay, nächste Karte wird das und das und war halt schon irgendwie so komplett in einer anderen Welt, während viele andere Leute so, ja, ich hole mir kurz was zu trinken, oh, ich glaube, ich gehe noch kurz was essen, so, bla bla bla. Und für mich war das dann so einfach so, ja, okay, und als nächstes spielen wir gegen die und Vorsicht, der und der ist ganz gut. Und die anderen haben sich schon so ein bisschen so am Kopf gekratzt, warum ich da auf einmal so komplett aufgegangen bin. Das war irgendwie so, und ich konnte es, ich habe es halt nicht verstanden, weil ich so, okay, aber hier geht's doch gerade um was. Auch wenn du keinen physischen Preis bekommen hast, aber geht halt immer darum, irgendwie, du kannst dann halt sagen, so, ja, ey, wir haben halt gegen die anderen gespielt und wir haben gegen die anderen gewonnen. Und die anderen haben das so auf die leichte Schulter genommen und das war immer so ganz lustig, weil die dann gesagt haben, so, ey, Kuro, was geht mit dir ab? Warum bist du denn so gehypt und chill doch mal. Und ich so, ja, nee, wir müssen gleich gewinnen und ich guck mal bei denen und wir am besten besprechen wir gleich noch, wie wir irgendwie für eine Taktik für die Karte. Und ja, es war sehr ulkig dann für die anderen. Ja, ich glaube, so der Tenor ist bei uns alle gleich. Wir wollen gewinnen, wir verlieren ungern, aber manche rasten halt nicht so schnell aus wie andere. Ja, das glaube ich auch, aber ja. Aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu. Ja. Also Leute, die halt, also ich spiele ja jetzt, ich bin jetzt 26 und spiele wahrscheinlich schon mehr oder weniger seit 23 Jahren Videospiele. Und keine Ahnung, ich kann das halt einfach nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Vor allen Dingen nicht, wenn es halt so Spiele wie Call of Duty oder so sind. Also es ist halt komplett komisch, weil wenn ich dann halt andere Leute frage und die gehen dann halt so bei Dark Souls komplett steil, sage ich ja so, ja, also, da habe ich irgendwie nie so Probleme gehabt. Es sei denn, du wirst irgendwie invaded und bekommst einen Gegner, der halt mega asozial ist. Wie letztens der eine Typ, der nur Magiezauber benutzt hat, die deine Rüstung zerstören oder mit den entsprechenden Flashing geworfen haben und er halt eigentlich nur versucht hat, deine Rüstung kaputt zu machen. Und das ist dann halt Kingsgate. Wenn ich den einmal getroffen habe, ist er halt zurückgegangen in diesen Raum mit den 6 Toren, wo halt tausende Gegner sind. Und das ist schon sehr asozial, ja. Also das ärgert mich dann halt einfach. Aber so habe ich eigentlich keine Ahnung, also so Einzelspielererlebnisse, so Kampagnen oder so ein Kram, wenn es da schwierig wird. Ich meine, ich spiele ja auch immer auf schwer. Also wenn ich spiele, dann will ich halt auch eine Herausforderung haben. Aber das frustriert mich dann nicht. Es ist halt eher so der Wettkampfaspekt, der mich eher auf die Palme bringt. Kennt ihr das, wenn ihr euch selbst zuhört, wenn ich wütend bin bei Spielen, dann merke ich manchmal, du sagst immer diesen einen Satz, bei mir ist es oft, Alter, wie soll man das machen? So, wenn eine ziemlich schwere Stelle ist, wo man denkt so, ey, das geht doch gar nicht, weil man irgendwas jetzt nicht gesehen hat oder weil man wirklich gerade nicht gut genug ist, dann sage ich immer, Alter, wie soll man das machen? Und gibt es bei euch irgendwie einen bestimmten Ausruf oder einen bestimmten Fluch oder irgendwie, ich glaube, Kuro, als wir Battlefield gespielt haben und es lief nicht gut, hast du immer, ja, genau. Oder? Also ich werd sehr schnell sehr zynisch, glaube ich. Ja, stimmt. Das kann versuch man das sagen. Dann irgendwie, ja, ich werde sehr zynisch. Und das macht es halt eigentlich nicht besser. Ich verstehe, also meine Laune wird dadurch ja nur schlechter. Das stimmt. Aber, also ich versuche halt auch nicht zu fluchen. Das hat nicht immer so gut geklappt. Ja, tatsächlich. Das ist eine Erfahrung. Naja, es ist halt auch einfach total dumm. Vor allem, weil du halt auch Sachen sagst, die du normalerweise nicht sagen würdest. Und das versuche ich dann halt einfach. Also das ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, wenn ich irgendwie, wenn ich halt irgendwie schlechte Laune habe und es sind halt noch andere Leute dabei, dann würde ich halt einfach nicht ausfallend werden. Ja, da hatte ich sogar eine kleine Anekdote zu. Zeigt, dass ich definitiv erstmal keine Kinder haben sollte. Und zwar mein 4-jähriger Neffe und ich, wir spielen sehr gerne hier Super Mario Brothers, Donkey Kong, Tropical Freeze und sowas zusammen. Und wenn ich halt runterfalle oder halt auch so in irgendeiner Form Game Over gehe, dann sage ich halt leider immer Fuck in mich rein. Das sage ich halt auch so, wenn ich alleine spiele und Rumpels baue, sage ich immer Fuck. Und mein 4-jähriger Neffe hat mittlerweile angefangen beim Mario Spielen und sowas zu sagen, auch wenn er irgendwo runterfällt und wir Game Over gehen, auch zu sagen Fuck! Fuck! Und dann musste ich ihm halt erklären, dass er das lieber nicht mehr machen sollte. Tolles Vorbild. Ja, oder? Ja, super. Weil Fuck ja noch geht, also gibt es ja noch schlimmere Sachen. Also wenn ich manchmal fluche, dann Junge. Ja, das ist halt tatsächlich so, also man flucht ja sehr gerne dann, wenn man frustriert ist. Aber das ist halt tatsächlich das, was mir wichtig ist, nicht beleidigend werden. Weil du spielst halt mit jemandem und der ist dann halt wahrscheinlich einfach besser oder was auch immer. Und dann versuche ich, also dann, das ist mir halt tatsächlich wichtig, jetzt meinen Frust nicht auf eine andere Person abzuschieben. Ich bin dann, also wütend auf mich selber sein ist okay, damit komme ich klar und das ist ja auch jetzt in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Aber so wütend auf andere sein, finde ich dann, also das sollte man einfach vermeiden. Ja, nee, bringt ja auch gar nichts. Also stimme ich voll und ganz zu. Ich gehe auch eher hin und bin dann selber auf mich und gucke dann einfach, wo quasi meine Fehler waren in dem Spiel, warum ich jetzt gerade verloren habe, was der Gegner besser oder anders gemacht hat. Und meistens bringt das wirklich um einiges mehr, dann selbstreflektierend an so eine Situation ranzugehen, anstatt sich einfach mega krass zu ärgern. Ja, bei mir, ich beleidige ja nicht irgendwie andere beim Online-Spielen, sondern dann irgendwie den Bogenschützen von Dark Souls oder was weiß ich, die Kreissäge bei Super Meat Boy, solche Sachen halt eher. Ich beleidige also eher die KI als irgendwie online jemanden. Aber selbst das, weißt du, dann bist du irgendwie, dann fluchst du gegen die KI und bringt nichts, aber für den Moment. Und dann wird das dann halt irgendwann zur Gewohnheit und dann fluchst du halt irgendwann auch, keine Ahnung, wenn Leute dabei sind, das halt, also deswegen versuche ich halt einfach nicht zu fluchen. Also so dumm das eigentlich ist, weil es gibt Leute, die sind Schimpfwörter irgendwie komplett selbstverständlich und benutzen das halt auch irgendwie, keine Ahnung, in alltäglichen Sprachgebrauch, aber es ist dann auch einfach, das ist mir dann einfach auch zu doof. Ja, das macht der aber unsympathisch. Also wir hatten das gerade, Julian, in der letzten Folge haben wir über Baum bei Flamen gesprochen und der Hauptcharakter, der flucht halt andauernd an völlig unpassenden Situationen und das macht ihn halt echt unsympathisch. Genau, das war so unser Hauptkritikpunkt gegenüber den Protagonisten. Ja, das ist halt auch einfach so, ja, das macht keinen Sinn. Also es macht ja tatsächlich keinen Sinn. Es hilft dir in keiner Form, im Gegenteil. Also jetzt mal irgendwie Leute sagen so, ja, aber mein Gott, dann sagst du halt irgendwie, fick dich, du kleiner Idiot, doofer Typ. Selbst jetzt kann ich halt nicht mal, will ich halt nicht richtig fluchen, weil es halt einfach auch einfach beleidigend ist. Also es ist halt, also es ist, nein. Und ich kann auch, ich habe auch kein Verständnis dafür, wenn Leute sagen, ja, aber mein Gott, ist doch halb so wild. So, nee, es ist halt, nee, das wird halt sehr schnell beleidigend. Das mag also ich halt Kuro nicht. Hat, glaube ich, eine gute Erziehung genossen, das kann man sagen. Ach, keine Ahnung, also ich habe ja auch, also ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, ich würde komplett nie fluchen, aber ich versuche es halt einfach zu einem Minimum zu halten. Gerade weil ich habe es ja auch früher gemacht, klar, also wenn man irgendwie jugendlich ist, dann ist es ja auch irgendwie cool zu fluchen. Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, als ich klein war und in der Schule war, dann hat man halt auch immer versucht, irgendwie so möglichst innovative Wege zu finden, einen anderen zu beleidigen. Ja, aber mittlerweile bin ich irgendwie so. Und dann wenn ich dann irgendwie mit jemandem skype und der dann halt so komplett einen runterrattert, dann denke ich mir auch so, dann ist mir das auch mittlerweile unangenehm. Gut. Ja, ich denke, das war ein interessanter Einblick in unsere Psyche. Ja, wir sind wahrscheinlich so komplett kaputte Menschen eigentlich. Und alle, die das gerade so hören, so, Alter, ihr solltet vielleicht mal zum Seelendoktor gehen. Sollten wir vielleicht wirklich mal tun, ja. Unser Appell an alle Zuhörer, seid nett zu euren Mitmenschen, flucht nicht und rastet nicht zu sehr aus. Ja, tatsächlich. Handy an die Wand ist teuer, ja. Ja, also dann denkst du so, du wirst dein Handy an die Wand, ist so, ah. Und dann denkst du so, ah. Ah, ich bin ein Idiot, verdammt. Es bringt dir halt tatsächlich nichts. Klar kannst du schlecht gelaunt sein und klar willst du halt auch dann irgendwie dann ärgerfreien Luft machen, aber im Endeffekt ist es nur doof. Ja. Das ist ein guter Schlusssatz. In dem Sinne, vielen Dank, dass du da warst, Kuro. Danke. Gerne. Halte dich im Zaum und bis ich bald. Ich arbeite dran. Sehr gut. Mach's gut. Tschüss, Kuro. Oh, da geht er. Ich winke ihm noch, ich sehe ihn rennen. Tschüss. Ich hoffe, das Zuhören hat genauso viel Spaß gemacht wie das Aufnehmen. Und falls ja, freuen wir uns wie immer über positive Bewertungen bei iTunes. Das hilft uns immer echt viel. Echt? Ich habe davon noch nichts gemerkt. Ja, du weißt du, wenn du dieses wohlige Gefühl hast, wenn du abends in deinem Bett liegst und auf einmal denkst, ach, alles ist so schön, dann hat jemand eine positive Bewertung abgegeben. Ah, du meinst, wenn ich, ich möchte mir jetzt nicht verzeihen. Führen wir das nicht aus. Genau. Das ist echt zu viel. In jedem Fall, vielen lieben Dank wie immer fürs Zuhören. Tim, danke, dass du mit mir wieder über mein Lieblingsthema gesprochen hast. Wie immer ein Vergnügen. Über mein zweites Lieblingsthema gesprochen hast. Und bis dann zum nächsten Mal. Macht es gut und wir hören uns hoffentlich. Tschüss. Das war ein rausgeholter Furz. Ja. Alter. Das ist mega eklig. Hörte sich gesund an. Dann lass bitte nochmal die Verabschiedung machen. Okay.